Die China-Koreaner Lo preisen den Genossen Kim Jong-il, der sich durch seine hervorragende Revolutionsführung mittels Hongun unvergängliche Verdienste um Vaterland, Nation, Epoche und Geschichte erwarb. Choi Soo-bong, Stellvertreter des Vorsitzenden des Generalverbandes der China-Koreaner, Kim Taeng-ryong, Vorsitzender der Gesellschaft für wirtschaftlichen und kulturellen Austausch der Koreaner in der chinesischen Stadt Dandong und weitere China-Koreaner unterstrichen, fehlt der Kim Jong-il habe mit der herausragenden politischen Fähigkeit und ungewöhnlichen Führungskraft für die Einleitung der großen Blütezeit des Vaterlandes den Weg von Songun ununterbrochen beschritten. Sein Songun-Marsch sei ein in der Geschichte beispielloser Weg der Liebe zu Vaterland, Nation und Volk gewesen. Dank seiner unermüdlichen Führung sei unser Vaterland in der Lage, trotz der hartnäckigen Machenschaften der feindseligen Kräfte zur Erdrosselung der TVRK den Sozialismus zuverlässig zu verteidigen und ihre Würde und Macht als politisch und militärisch starke Staat, der zum Bau und Start der Erdsatelliten fähig sei, nachhaltig zu demonstrieren. Der heilige Name und das gütige Antlitz von Generalismus Kim Jong-il, der bis zum letzten Augenblick seines großen Lebens den heiligen Weg zur Songun-Revolution beschritten habe, würden in den Herzen der Koreaner ewig fortleben.